الحرب وضد الجيش. No war, no army. No a la guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce higher. Militarisme higher. Nie vojna, nie vojsko. Ni vojna, ni armia. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im ersten antimilitaristischen Podcast im Jahr 2020 geht es um MUS, also das Mobile User Objective System of Sicilien, und einen Aktivisten, der dies beschädigte, dann um das Großmanöver Defender 2020, das wegen Corona gestoppt wurde, und abschließend um die militärische Mobilität. Den antimilitaristischen Podcast beginnen wir mit MUS, dem Mobile User Objective System und dem antimilitaristischen Aktivisten Turi, der im Gefängnis sitzt und das Protest im Hungerstreik ist. Über alles Weitere informiert uns nun Jackie. Zuerst fragte ich, weshalb Turi im Gefängnis ist. Er ist dort ins Gefängnis gekommen, weil er eine direkte Aktion gemacht hat gegen eine militärische Satellitenkommunikationsanlage auf Sizilien. Das war am 11. November 2015, ist er da in das Militärgelände eingedrungen, auf eine dieser Parabolantennen von dieser Satellitenkommunikationsanlage geklettert. Er war 36 Stunden auf der Antenne drauf und er hatte einen Hammer dabei und hat diesen eingesetzt. Er ist jetzt seit dem 5. August 2018 in Haft und ist Anfang Februar in den Hungerstreik getreten. Er ist nach diesen über 30 Stunden auf dieser Satellitenantenne nicht verhaftet worden. Zwischendurch war er schon unter Hausarrest, also das ist etwas, was in Italien recht geläufig ist, dass man praktisch eine Gefängnisstrafe hat, die man in seiner eigenen Wohnung, eigenem Haus absitzen kann. Das wird in bestimmten Fällen erteilt. Die hatte er auch schon, weil er auch andere direkte Aktionen auf dem Gelände gemacht hat und es gibt auch noch Verurteilungen für weitere Aktionen, die noch ausstehen. Also er ist jemand, der Teil ist von der Flugscharenbewegung, die gibt es seit den 80er Jahren und die setzen zivilen Ungehorsam ein, um aktiv Waffen abzurüsten. Und dafür war er auch schon in Vergangenheit im Gefängnis, zum Beispiel in den Niederlanden. Da hatte er zwei Kontrollarmaturen von zwei Cockpits von F-16-Kampfjets kaputt gemacht und hat einen Schaden angerichtet von 5 Millionen Euro. Also das ist praktisch seine Aktionsform und dafür gab es in der Vergangenheit Gefängnisstrafen und es gibt, wie gesagt, auch noch Verurteilungen, die noch ausstehen und auf ihn warten. Und diese Satellitenantenne, wozu steht die da überhaupt rum auf Sizilien? Ja, also das ist Teil von einem weltweiten Satellitenkommunikationssystem. Das heißt, es gibt vier Bodenstationen, so muss man sich das vorstellen. Eine dieser Bodenstationen, die dann aus vier Parabolantennen besteht, ist auf Sizilien, eine weitere in Australien, eine auf Hawaii und eine an der Ostküste in Virginia in den USA. Und diese Bodenstationen zusammen mit Satelliten im Weltall, das sind auch vier, drei aktive und ein Ersatzsatellit, sollen dafür sorgen, dass man weltweit, dass das US-Militär weltweit in Echtzeit kommunizieren kann, wetterunabhängig und von überall aus. Also es verbindet praktisch alle Militäreinheiten. Und was es vor allem macht, ist, dass es die Übertragungsrate, die es aktuell, also die es davor gab mit dem Kommunikationssystem, davor um ein Zehnfaches erhöht. Das heißt, mit diesem Kommunikationssystem, das heißt MORS, also Mobile User Objective System, dient dazu, dass man auch die Übertragungsrate von Daten um ein Zehnfaches erhöht. Das heißt, dass man jetzt sehr große Datenmengen sehr schnell transferieren kann. Und das wird besonders wichtig in Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr Drohnen eingesetzt werden, auch Aufklärungsdrohnen, die unglaubliche Datenmengen sammeln und diese dann auch gesendet werden müssen. Was wird dann mit diesen gesendeten Daten gemacht? Also was hat das für einen Effekt? Kommt darauf an, welche Drohne im Einsatz ist. Wenn das eine Aufklärungsdrohne ist, dann werden die Informationen ausgewertet. Und wenn das auch eine bewaffnete Drohne ist, dann werden sie nicht nur ausgewertet, sondern dann wird auf dieser Grundlage auch entschieden, was bombardiert wird und was nicht. Gehen diese Parabolantennen kaputt, könnte es sein, dass Menschen nicht getötet werden, also Menschen leben. Ja, also wenn diese Satellitenkommunikationsanlage nicht in Betrieb wäre, dann wäre es auf jeden Fall eine Herausforderung für das Militär, mit den ganzen Daten zu operieren. Also es würde es auf jeden Fall verlangsamen und schwieriger machen. Und wo sie auch eingesetzt werden, ist auch, also es gibt auch Kritik von der lokalen Bewegung, dass diese Drohnen einerseits in Kriegen eingesetzt werden oder zur völkerrechtswidrigen Tötung von Personen und aber auch für die Überwachung von Migrationsströmen zum Beispiel eingesetzt werden können. Also es ist natürlich interessant, wenn ein NATO-Partner die Möglichkeit hat, mit Drohnen so viel zu überwachen und solche Datenmengen zu transferieren. Das ist auch nicht uninteressant für Migrationspolitik und Migrationsüberwachung. Auch so eine Art theoretischer Diskurs, dass man sagt, dass diese Technologien eben eine immer weitere Überwachung in Echtzeit ermöglichen und das dann auch Konsequenzen für Menschenleben vor Ort, inwiefern jetzt das MORS tatsächlich benutzt wird für die Überwachung der libyschen Grenze aktuell, das können wir nicht einschätzen. Dazu gibt es keine Informationen, aber es ist auf jeden Fall naheliegend, dass ein NATO-Partner auch die Technologien in einer gewissen Art und Weise teilt, beziehungsweise die Informationen. Also es ist ja so, dass die USA gerade in der Aufklärung innerhalb der NATO eine große Rolle spielen mit den Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, dank dem Einsatz ihrer Technologien. Aber wie gesagt, also ob konkret jetzt vor Libyen überwacht wird und die Daten mit dem MORS transferiert werden, das kann man so genau noch nicht sagen. Der Turi, der jetzt im Hungerstreik ist, der ist zu was verurteilt worden eigentlich? Der ist jetzt erstmal zu 11 Monaten verurteilt worden, dann kam nochmal ein halbes Jahr dazu und wie gesagt, es gibt weitere Verurteilungen, also Prozesse, die noch nicht abgeschlossen sind, wo weitere Verurteilungen anstehen. Also man weiß nicht, wie lange er praktisch noch im Gefängnis bleiben muss. Also es gibt noch keine endgültige Dauer seiner Haft. Das ist noch unklar. Und wegen dem Beschädigen dieser Satellitenschüssel, ist er da schon verurteilt oder noch nicht? Ja, das ist die Verurteilung. Okay, von 11 Monaten. Ja. Er ist jetzt in Hungerstreik getreten. Weshalb? Das liegt einerseits an seinen Haftbedingungen. Es gibt verschiedene Schikanen, denen er ausgesetzt ist. Und dazu zählt unter anderem, dass sie seine Zelle regelmäßig mit Chlor reinigen, was für ihn schwer zu ertragen ist. Sie haben zum Beispiel ganz willkürlich am Tag, an dem seine Cousine, die aus den Niederlanden angereist ist, ihr gesagt, dass sie kein Besuchsgespräch führen darf, obwohl zuvor per E-Mail abgeklärt war, dass sie die Erlaubnis dazu hat. Also sie hat den Termin konkret gekriegt und man hat das unbegründet dann am Tag selber, als sie angereist war, abgesagt. Man lässt zum Beispiel keine Sandalen zu ihm, er ist barfuß, weil man sagt, es seien keine Winterschuhe, man kann die nicht zu ihm ins Gefängnis lassen. Oder er sollte auch eine Mütze kriegen und dann hat man gesagt, die Mütze ist zu lang, die kommt auch nicht rein. Es ist auch unklar, was mit den Briefen ist, also wir hoffen, dass die reinkommen. Und weiter wurde er zuerst auch alleine in eine Zelle gesteckt, also in Einzelhaft in der psychiatrischen Abteilung der Krankenstation. Und erst nach seinem Protest, und da hat er auch schon einen Hungerstreik gemacht, also es war nach den ersten 6 Monaten, wurde er in eine gemeinsame Krankenstation verlegt, wo er jetzt nicht mehr alleine ist. Aber ja, die Haft ist schwierig für ihn zu ertragen. Seine ehemalige Partnerin hat ihn besucht und hat auch davon berichtet, dass diese Haftbedingungen dazu führen, dass er psychisch nicht ganz so stark ist wie am Anfang, was ja etwas ganz Typisches ist für Gefängnisaufenthalte, und dass er sogar etwas resigniert wirkt. Und deshalb ist es umso schöner einerseits zu sehen, dass er jetzt wieder aktiv in den Protest geht. Also das zeigt offensichtlich, dass er auch Hoffnung hat. Und das eine ist, dass er für seine Verbesserung der Haftbedingungen eintritt. Das andere ist, dass es, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Italien ist es so, dass man alle 6 Monate bei guter Führung eine Kürzung der Gefängnisstrafe um 45 Tage einfordern kann. Und er möchte diese Kürzung seiner Gefängnisstrafe haben, ohne dass er sich demütigen lassen muss und danach bittet. Also er möchte, dass es automatisch erfolgt. Das wäre dann praktisch die zweite Forderung. Und die dritte Forderung ist, dass er protestiert gegen das Satellitenkommunikationssystem Mobile User Objective System. Also er möchte, dass es nicht weiter aktiv ist. Das sind praktisch die 3 Hauptforderungen: Verbesserung der Haftbedingungen, eine automatische Verkürzung seiner Gefängnisstrafe und der Protest gegen das MORS. Also es gibt einen Artikel auf Indymedia, da wird auch was von Polizisten, die täglich in die Zellen kommen und Leute zusammenschlagen, berichtet. Gewalt in Gefängnissen ist auch in Italien ein recht verbreitetes Phänomen, und das Gefängnis Pajarelli in Palermo ist da recht berüchtigt dafür. Und es gab vor kurzem auch erst einen Selbstmord von einem jungen Mann, der dieser Gewalt nicht mehr standhalten konnte. Also es gibt auch viele Berichte, auch aus Neapel gibt es sehr berüchtigte Gefängnisse, wo immer wieder auch Menschen im Gefängnis sterben und da auch nicht richtig untersucht wird, was genau die Ursachen davon waren, wie es dazu kam. Und polizeiliche Gewalt in Gefängnissen ist leider recht verbreitet. Was könnte jetzt getan werden, um ihn zu unterstützen? Um ihn zu unterstützen sind Briefe natürlich ein ganz wunderbares Mittel, um ihm zu zeigen, dass er nicht alleine ist und einfach, dass man auch den Wärtern, den Gefängniswärtern und Wärterinnen zeigt, dass er eine Person ist, die viele Briefe kriegt. Also das kann auch Druck aufbauen, dass man weiß, okay, da steht eine Öffentlichkeit dahinter oder da ist Interesse an dieser Person. Es wird bekannt, wie es ihm da drin geht. Das kann hin und wieder auch etwas Schutz geben. Also einerseits ist es so seine psychische Gesundheit und andererseits seine körperliche Unversehrtheit, auf die man hofft, dass es beides gestärkt wird. Und die Adresse von Turi Vaccaro in Palermo ist auch auf der Indymedia-Seite zu finden. Ich kann sie auch durchsagen, das ist Turi Vaccaro und dann, ja, das ist jetzt auf Italienisch, Casa Circondariale Pajarelli, in der Piazza P. Cerulli 1, 90129 Palermo, und dann natürlich Italien drunter setzen. Und Briefe sind ganz wunderbar. Und in welcher Sprache sollten die geschrieben sein? Am besten Italienisch oder Englisch, aber es ist eigentlich egal, weil in Gefängnissen werden meistens recht viele Sprachen gesprochen und meistens kriegt man jede Sprache übersetzt durch einen Mitinsassen. Er ist nicht der Einzige, der durch antimilitaristische Aktionen gerade im Gefängnis ist, oder wie habe ich das verstanden? Ja, er ist nicht der Einzige mit einer Verurteilung. Also es gab jetzt am 16. Januar 2020 wurde ein weiterer Aktivist der Bewegung No Mores verurteilt. Und auch diese Person ist Mitte 60, also ebenso wie Turi. Und er wurde zu 6 Monaten Haft verurteilt, geht jetzt allerdings in Berufung. Also er hat die Haftstrafe noch nicht antreten müssen und hoffentlich kann sie abgewendet werden, weil tatsächlich ist die Verurteilung recht absurd. Er hatte im August 2016, als eine Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen einen Spaziergang um die Kommunikationsanlage machen wollten, wurden sie angehalten von Polizisten in Zivil, die sie aufgefordert haben, aus dem Auto auszusteigen. Es durfte nur eine Tür aufgemacht werden und sie wurden gebeten, nacheinander rauszukommen, damit sie gefilmt werden können. Und er wollte betonen, dass der Widerstand der Bewegung auch gegen die staatliche Repression, die sie erfahren, immer recht mutig, lustig und ja, in einer Art und Weise ist, die zeigt, dass sie sich nicht einschüchtern lassen. Und dann hat er den Polizisten in Zivil seinen Hintern gezeigt. Und das ist eine Beleidigung des Prestiges und der Würde der Polizisten und deshalb kam es zu einer Verurteilung von 6 Monaten Haft. Und ja, mal gucken, wie das läuft mit der Berufung, aber das ist schon eine absurde Verurteilung dafür, dass er nichts anderes gemacht hat, als seinen Hintern zu zeigen und sie waren noch nicht mal in Uniform. Es war tatsächlich der Ausgang von einem Prozess, wo 25 Leute angeklagt waren. Andere wurden auch angeklagt, weil sie die Zäune zu der Kommunikationsanlage aufgeschnitten haben. Er ist der Einzige, der eine Verurteilung bekommen hat. Und seiner Analyse nach dient das dazu, dass man praktisch eine Person bestraft und 100 erzieht. Also dass ein bisschen ein Exempel an ihm statuiert wird. Er ist auch eine oft gehörte, sehr laute, prominente Stimme von der Bewegung. Er ist auch der Herausgeber von der anarchistischen Zeitung auf Sizilien, Sicilia Libertaria. Und hat auch einen Verlag, Sicilia Puntuel, wo viele politische Schriften rauskommen zu dem Thema, also antimilitaristische, aber nicht nur allgemein zur Kritik an dem, was vor allem auf Sizilien alles passiert. Wenn Mensch jetzt zu diesem militärischen Satellitenkommunikationssystem muss, mehr Infos haben möchte, mehr lesen möchte, wo würde Mensch dann im Internet fündig? Also es gibt einerseits die Seite nomos.info, das ist leider auf Italienisch, aber es gibt auch bei der Informationsstelle Militarisierung, gibt es Analysen, die dazu verfasst wurden. Und Mors, also die Bewegung Nomos, hat auch den Aachener Friedenspreis bekommen vor 2 oder 3 Jahren. Und auf der Seite vom Aachener Friedenspreis ist dann auch nochmal Informationen zu ihnen zu finden. Von der militärischen Satellitenkommunikationsanlage MURS über das Aufklärungs- und Killerdrohnen gesteuert werden, kommen wir nach der Musik zu Defender 2020. Informiert uns Jürgen über das Manöver Defender 2020, das wegen Corona abgebrochen wurde. Dieses Manöver läuft eigentlich schon, oder lief, muss man fast sagen, von Ende Januar ab. Das wäre das größte US-Manöver seit 25, wahrscheinlich sogar 30 Jahren gewesen, das größte US-Manöver, und hätte noch gehen sollen bis Mai und dann aber mit Rückführung von Truppen sogar bis Juli, also fast ein halbes Jahr wäre da manövriert worden. Jetzt ist ein bisschen unklar der aktuelle Stand, weil aufgrund von Corona größere Teile dieses Defender-Manövers eingefroren worden sind. Also ursprünglich war geplant, insgesamt 20.000 US-Soldaten und dann noch welche aus Europa da einzubinden. Jetzt war dann die Rede davon, dass nur etwas über 5.000 bereits verschippert worden sein nach Europa und man jetzt aufgrund von Corona das einstellen würde oder einfrieren, wobei auch da das mit Vorsicht zu genießen ist, weil es ist nicht klar, was machen die jetzt hier, wie werden die oder ob sie zurückgeführt werden, ist alles noch ein bisschen unklar, aber das Manöver wird so in der ursprünglich geplanten Riesenvariante ganz offensichtlich nicht stattfinden. Dennoch ist es zentral, dass man sich anschaut, was war denn da jetzt geplant, wenn es auch jetzt nicht unmittelbar durchgeführt wird, weil dieses ganze Großmanöverspektakel soll künftig in dieser Größenordnung, wie es jetzt geplant war, alle 2 Jahre stattfinden. Also allein deswegen ist es relativ wichtig, sich anzuschauen, um was ging es denn eigentlich bei diesem ganzen Prozedere. Es ist ja das erste Mal, dass wir so eine Pandemie haben oder so reagiert wird wie bei einer Pandemie. Und was wäre eigentlich gewesen, wenn jetzt nicht NATO-Militärobere sich auch mit Corona infiziert hätten, etc.? Genau. Also wenn dieses Manöver wie an sich geplant abgelaufen wäre, dann hätte man da versucht umzusetzen, was die NATO- und US-Planungen seit etwa 2014 als neues, ja, zentrales Merkmal irgendwie ausbaldowert hatten, nämlich dass es wichtig sei, innerhalb kürzester Zeit möglichst große Truppenverbände Richtung Ostflanke der NATO zu verlagern. Also wir haben ja im Augenblick zwar eine feste, wir in Anführungszeichen, die haben eine feste Präsenz von etwa 4000 NATO-Soldaten plus US-amerikanische in den baltischen Staaten und Polen, aber die NATO-Planungen sehen vor, dass man innerhalb von 48 bis 72 Stunden, also extrem schnell, 5000 weitere Soldaten an die Ostgrenze verlegen können soll. Innerhalb von 5 bis 15 Tagen will man insgesamt 40.000 Soldaten verlegen können und bis Tag 30 ab Beschlusslage bis zu 75.000 sollen dann in Osteuropa sein. Über Sinn oder Unsinn kann man nochmal ganz anders streiten. Das basiert ja auf einer ziemlich irrigen Annahme, dass man davon ausgeht, dass Russland bereit sei, einen NATO-Staaten anzugreifen etc. Das ist ja allein, wenn man sich die Haushalte anschaut, ein bisschen abenteuerlich. Aber es ist klar, wenn, und das tut die NATO, man diese Überlegungen ernst nimmt, dann geht es da vor allem erstmal in diesen ganzen Planungen um Tempo. Und Tempo bedeutet aus Sicht der NATO in dem Bereich natürlich Logistik. Und genau darum geht es bei diesen, oder wäre es zentral gegangen, Teile macht man ja jetzt auch, bei diesem Defender 2020 Übung, nämlich die gesamte europäische Infrastruktur, ja, so eine Art von Belastungs- und Stresstest zu unterziehen, weil Brücken zum Beispiel sind oft nicht tragfähig für militärische Schwertransporte, Tunnel sind zu niedrig, das sind so Beispiele. Oder wollte eigentlich das alles einmal durchspielen und durchexerzieren, um Defizite auszumachen und die dann auszumerzen. Das heißt, wir haben es hier nicht mit so einer kleinen Logistikübung zu tun, sondern im Prinzip, das ist ein zentrales Puzzleteil in den NATO-Planungen und Kriegsplanungen eigentlich gegenüber Russland. Und das macht die Bedeutung dieses Manövers neben der schieren Größenordnung aus. Vielleicht nochmal genauer eben, was eigentlich geplant war. Habe ich ja schon angedeutet, eigentlich Ende Januar ging es ja schon los und es wäre mit Rückkehr bis Juli gegangen. Es ist ein reines US-Manöver. Aber diesem US-Manöver hätten angegliedert sein sollen mehrere ergänzende NATO-Manöver, wo dann eben auch vor allem da eben Soldaten von Bundeswehr und anderen NATO-Verbündeten ins Spiel gekommen wären. Ziel war die Verlegung von einer Division, also 20.000 US-Soldaten von den USA an die Westküste Europas, die dann 4.000 Kilometer quer durch Europa zu verfrachten, weil das schneller geht als der Schiffsweg, heißt es, an die Ostgrenze. Dabei wären dann insgesamt auch nochmal 17.000 weitere Soldaten, 9.000 aus den USA und 8.000 seitens der NATO-Verbündeten involviert gewesen. 4.000 davon wären aus Deutschland insgesamt beteiligt gewesen. Und Kosten gibt es zumindest von der US-Seite irgendwie Aussagen, dass das ganze Spektakel Zusatzkosten von 340 Millionen US-Dollar verursacht hätte. Für Deutschland gibt es eine Aussage mit 2,3 Millionen, das erscheint mir relativ gering. Was für uns als Friedensbewegung jetzt natürlich lang relativ wichtig war, aufgrund von Ideen, das natürlich auch so einen Protest sichtbar zu machen gegen so ein Manöver, waren dann die Routen etc. Im Wesentlichen gab es drei Routen, wie die Straßentransporte verlaufen wären, das zum Teil auch sind schon, vom Bremerhaven, Hamburg, Berlin, Stettin, dann von Venlo und Aachen über Dortmund, Hannover, Berlin und Frankfurt-Oder und dann eben jeweils weiter Richtung Russland. Und im Süden von Mannheim, Nürnberg, Dresden, Görlitz. Das wären die zentralen Achsen gewesen, auf denen diese Transporte zum Teil eben abliefen, aber jetzt in dieser großen Größenordnung, wie sie ursprünglich geplant waren, wohl nicht mehr kommen. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Kritikpunkten, die man ansetzen kann in allen möglichen Bereichen. Recht banal ist natürlich, dass das Ganze relativ viel Lärm und Verkehrsbelästigung und sonst was verursacht hätte. Also die haben es zum Beispiel jetzt schon geschafft, zum Schwertransporter gegen so eine Autobahnbrücke zu fahren und die dann jetzt mal für ein paar Wochen lahmzulegen. Das wäre natürlich nochmal potenziert wahrscheinlich dann gekommen, wenn das Großmanöver passiert ist. Das Ganze ist aber natürlich ein wirklich übles Säbelrasseln gegen Russland, was sowohl nach innen nach Deutschland wirkt, um mobilisierend auch mehr Geld freizumachen etc. Und zum anderen aber eben natürlich auch die ganze ohnehin ablaufende Eskalationsspirale zwischen Westen und Russland weiter ansteigen lässt oder gefährlicher macht. Und das habe ich ja schon angedeutet, es ist natürlich irgendwie schon ein bisschen abenteuerlich, seine militärischen Pläne auf Planspiele zu basieren, dass Russland sowohl in der Lage sei, als auch willens sei, einen NATO-Staaten anzugreifen, bei Militärausgaben von über 1000 Milliarden Dollar auf Seiten der NATO und von etwa 60 Milliarden Dollar auf Seiten von Russlands, ist das eine ziemlich weitreichende Vermutung, auf der man dann eben so ein Riesenspektakel eben abzieht. Was sich insgesamt sehr schwierig erwiesen hat, war die Informationspolitik. Einmal hat die Bundesregierung selber nicht so arg viel rausgerückt, was man eben dann auch für die zukünftige Zeit im Hinterkopf behalten muss. Zum anderen haben aber auch die Kommunen zum Teil sich beschwert, weil ihnen auch, selbst wenn sie völlig unpolitischen Interesse hatten, natürlich einfach wissen zu wollen, wann fährt denn so eine Kolonne los etc. Da gab es dann immer die Aussagen, ja, die US-Streitkräfte würden diese Informationen nur ganz kurz bevor es wirklich losgeht zur Verfügung stellen. Das hat natürlich, muss man dann irgendwie für zukünftige Zeiten im Hinterkopf behalten, eine gewisse Schwierigkeit auch für spontane Mobilisierung etc. zur Folge. Für uns ist, glaube ich, jetzt am Schluss nochmal irgendwie die Frage, was bedeutet diese Absage? Diese Absage bedeutet erstmal natürlich, dass es auch für die Friedens- und Antikriegsbewegung ein recht großer Probelauf war, fand ich sehr, sehr ermutigend, die Dynamik an Gegenveranstaltungen erstmal auch über das Manöver selber nur aufzuklären, aber auch erste Proteste zu planen. Es gab schon erste Kundgebungen dagegen und. Da fand ich, ist sehr, sehr viel gelaufen. Und das ist auch was eben, das habe ich am Anfang auch schon angedeutet, wo wir, glaube ich und hoffe ich, nächstes und vor allem übernächstes Jahr vielleicht auch drauf aufbauen können, weil es soll eben einen Defender 2021 geben, einen Defender 2022, einen Defender 2023 und so weiter. Die NATO stellt sich das gerade so vor, oder die USA, dass sie immer im Wechsel mit Ostasien und da eben dann mit Blick auf China im einen Jahr in Europa eine Riesenübung und in Ostasien eine kleinere machen und im nächsten Jahr eine kleinere in Europa, eine größere in Ostasien und dann wieder umgekehrt. Das heißt, für 2021 ist eine kleinere Übung wieder in Europa geplant und für 2022 soll dann aber nochmal sozusagen dann das, was man jetzt schon geübt hatte, wahrscheinlich dann endgültig nachgeholt werden. Und ich glaube, das ist dann auch ein Termin, wo das, was man jetzt gerade schon sich erarbeitet hatte, ein guter Nährboden sein könnte, um da Proteste auch gut sichtbar zu machen. Von dem Großmanöver Defender, das jährlich in Europa und Asien abwechselnd stattfinden soll und dieses Jahr wegen Corona abgebrochen wurde, kommen wir gleich zur militärischen Mobilität. Victoria veröffentlicht im Februar eine Studie zur militärischen Mobilität. Worum geht es da? Bei der militärischen Mobilität geht es darum, dass innerhalb der EU militärische Truppen, Fahrzeuge und Geräte der NATO und auch von anderen alliierten Truppen, also zum Beispiel auch von denen der USA, ungehindert durch Europa transportiert werden können. Und zwar war es ein Begriff, der auch oft mit militärischer Mobilität zusammen genannt wird, ist oft der englische Begriff Military Schengen. Und Military Schengen heißt halt eben auch, so wie auch der Schengen-Raum in der Europäischen Union ein freier Waren-, Personen- und Dienstleistungsverkehr herrscht, so soll das dann auch für militärisches Gerät und Truppen auch gelten. Und das ist letztendlich gemeint damit, mit militärischer Mobilität. Das heißt also, es sollen Hindernisse abgebaut werden, damit halt eben militärisches Personal und militärisches Gerät von einer Ecke Europa zur anderen Ecke möglichst schnell und ohne großartige Hindernisse transportiert werden kann. Weil es dann darum geht, irgendwelche Kriege vorzubereiten oder was soll dann damit gemacht werden? Genau, also offiziell wird das natürlich nicht genannt in irgendwelchen Dokumenten oder Reden, dass es um Krieg geht. Aber was man sieht, ist letztendlich darum, dass es geht um eine Verlagerung von Truppen und militärischen Geräten von West nach Ost, das heißt also zur Ostflanke hin Richtung Russland. Und da ist natürlich klar, dass es dann nicht darum geht, irgendwelche Spielchen zu machen oder einfach nur so mal die Truppen zu testen oder so, sondern es geht wirklich darum, auszuloten, was hat man für Kapazitäten, wenn es zu einem Kampf gegen Russland kommen sollte. Die NATO-Gipfel haben bei dieser Vorbereitung auch eine Rolle gespielt. Also das hat angefangen 2014 beim ersten NATO-Gipfel in Wales. Und da ging es dann darum, dass der Readiness Action Plan, so heißt der, beschlossen wurde. Und da ging es darum, dass die NATO ihre Präsenz im Osten des Bündnisgebietes verstärken will. Also Osten des Bündnisgebietes ist auch wieder an der Grenze zu Russland. Und dazu wurde eine sogenannte Very High Readiness Joint Task Force beschlossen. Die soll schnell und handlungsfähig sein, also schneller und handlungsfähiger als die bisherigen Einheiten, die die NATO hat. Und sie soll auch ausgebaut werden. Und diese schnelle Einsatztruppe, die soll für NATO-Operationen innerhalb von 48 bis 72 Stunden an jedem Ort einsatzbereit sein. Das heißt also, innerhalb von diesen 48 bis 72 Stunden soll es möglich sein, dass Truppen verlegt werden können. Und das geht dann natürlich nur mit der entsprechenden Infrastruktur und diese Infrastruktur soll dann mit der militärischen Mobilität aufgebaut werden. Und das Gebiet, wo dann diese Soldaten aufmarschieren sollen, soll das dann innerhalb der EU sein, auf dem Gebiet oder umfasst das noch ein größeres Gebiet? Die Ostflanke des NATO-Bündnisgebietes schließt momentan Estland, Lettland, Litauen und Polen ein. Und genau in diesen vier Ländern sind mittlerweile auch jeweils ein Bataillon aus 1000 Soldaten stationiert. Also das ist auch gerade der Fall, so wie es ist. Wie viele Soldaten sollen dann dazukommen, wenn dann innerhalb von 72 Stunden und so weiter? Also diese schnelle Einsatztruppe soll 40.000 Soldaten insgesamt umfassen. Ja, hört sich ja schon nach einem richtigen Krieg dann an, ne? Ja, das kann man so sagen. Die Europäische Kommission hat dabei auch eine Rolle gespielt bei der Vorbereitung dieser Militärstrukturen. Was hat die da getan? Die Europäische Kommission hat 2017 eine gemeinsame Erklärung herausgegeben. Und in der Erklärung werden Hindernisse für die militärische Mobilität aufgezeigt. Das heißt also, Hindernisse sind zum Beispiel, dass die Straßen nicht breit genug sind oder Tunnel nicht hoch genug sind, damit Panzer und so etwas nicht da durchfahren können. Oder auch einfach bürokratische Formalien und Zoll- und Genehmigungsverfahren. Weil auch wenn es innerhalb der EU von einem Land zum anderen ein Panzer fährt, muss da ja trotzdem auch viel Papierkram ausgefüllt werden. Und dieses Ganze kann dann dazu führen, dass letztendlich diese 48 bis 72 Stunden nicht eingehalten werden können. Und deswegen hat jetzt die Europäische Kommission, hat 2019, sollten die Länder ihre europaweiten Brücken, Schienen und Straßen prüfen, ob sie dafür geeignet sind, um große und schwere Militärfahrzeuge transportieren zu können. Genau, und der Bericht darüber wird dann jetzt wahrscheinlich dieses Jahr im Sommer erscheinen. Und darum geht es letztendlich nur darum, ob eine Doppelnutzung, das heißt also, ob Straßen, Tunnel, Brücken nicht nur für zivilen Verkehr geeignet sind, sondern halt eben auch dafür geeignet sind, um Panzer und anderes schweres militärisches Gerät transportieren zu können. Die EU hat jetzt so ständige Strukturen errichtet, ständige strukturierte Zusammenarbeit. Was ist denn damit gemeint und was soll das ergeben? Ja, die ständige strukturierte Zusammenarbeit, oft wird auch nur der englische Begriff PESCO genannt, bedeutet, dass Mitgliedstaaten sich dazu verpflichtet haben, im Bereich Sicherheit und Verteidigung mehr zusammenzuarbeiten. zu arbeiten und auch mehr zu investieren darin. Und die teilnehmenden Mitgliedstaaten sind alle EU-Mitgliedstaaten, außer Malta und Dänemark. Und die haben sich auf verschiedene verbindliche Verpflichtungen geeinigt. Und eine davon umfasst zum Beispiel die Verfügbarkeit und Verlegefähigkeit der Streitkräfte. Das heißt also, da geht es dann konkret darum, dass grenzüberschreitende Militärtransporte in Europa vereinfacht und standardisiert werden, um halt eben einen schnellen Einsatz von militärischem Material und Personal zu ermöglichen. Das heißt also, das ist so eine Zusammenarbeit, die jetzt gerade läuft zwischen den teilnehmenden Staaten und wo sie jetzt gerade auch gucken, zum Beispiel, dass irgendwelche Papierformulare oder so etwas auch standardisiert sind. Das heißt also, dass jedes Land dann zum Beispiel die gleichen Formalien hat, die ausgefüllt werden müssen, damit halt eben so ein Transport stattfinden kann. Brücken stabilisieren für Panzer und Tunnel erweitern und dergleichen mehr, das ist ja wahrscheinlich relativ kostenaufwendig auch. Welche Pläne gibt es denn da von der Europäischen Kommission und wie viel Gelder werden da veranschlagt? Ja, also derzeit ist die Europäische Kommission in Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen und der umfasst dann die Jahre 2021 bis 2027. Und im ersten Vorschlag war vorgesehen, dass 6,5 Milliarden Euro für die militärische Mobilität ausgegeben werden. Also offiziell heißt es dann natürlich, dass es zur zivil-militärischen Nutzung geeignet werden soll, die Infrastruktur. Das heißt also nicht nur rein militärisch, aber es ist sehr wahrscheinlich natürlich, dass es überwiegend ums Militär geht und nicht so viel der zivile Aspekt betont wird. Momentan befinden sie sich noch in den Verhandlungen darüber. Im Moment sieht es so aus, als würde es doch etwas weniger sein und wahrscheinlich würde man dafür praktisch Töpfe umbenennen. Das heißt also, dass militärische Mobilität weniger Gelder bekommt, aber dafür andere Töpfe wiederum angezapft werden. Also das ist im Moment noch am Laufen und wird wahrscheinlich dann auch im Laufe des Sommers entschieden werden. Aber auf jeden Fall steht diese Zahl im Raum, diese 6,5 Milliarden Euro für die militärische Mobilität. Und was dann natürlich auch noch im Raum steht, ist dann natürlich, wenn der Fortschrittsbericht, wenn der dann zeigt, dass zum Beispiel in Deutschland jetzt irgendwelche Straßen oder Tunnel nicht geeignet sind für militärische Transporte, bestünde dann natürlich auch nochmal die Möglichkeit, dass praktisch die Nationalstaaten selber über ihre nationalen Etats, also jetzt nicht über einen europäischen Fonds, sondern über den Bundeshaushalt beispielsweise da auch noch Sachen ausbauen können. Weil es geht halt eben um diese zivil-militärische Doppelnutzung. Das heißt also, man könnte es auch so verkaufen, praktisch wir verbessern jetzt nun alle Brücken, damit sie für Lastwagen und andere große zivile Verkehrsmittel geeignet sind. Man hat dann aber gleichzeitig bei so einer Traglast einer Brücke zum Beispiel im Hinterkopf, okay, ein Panzer wiegt jetzt so und so viele Tonnen. Das heißt also, wir werden denen jetzt von vornherein die Brücke so stabilisieren, dass auch ein Panzer drüber fahren könnte. Also das wären theoretisch Gedankenspiele, die möglich sind, wo man dann halt eben auch über solche offiziellen europäischen Töpfe dann natürlich auch noch andere Vorhaben auch im zivilen Bereich im Kopf haben muss. Ist nicht nur so, dass diese Militärstruktur jetzt ausgebaut wird für Panzer und sonstige Truppenverlegungen, sondern es wird da auch diverses überprüft. Was macht denn da diese PESCO, diese ständige Zusammenarbeit im Endeffekt? Also die überprüfen letztendlich, wie die Infrastruktur im Moment ist und wie sie verbessert werden kann, damit innerhalb kürzester Zeit militärische Truppen und militärische Geräte innerhalb Europas transportiert werden können. Und dabei geht es natürlich auch konkret darum, dass die Straßen, Brücken und Tunnel, die Richtung Osten führen, verbessert werden. Also es geht jetzt weniger darum, irgendwie um eine Verbesserung Richtung Nord-Süd-Achse, sondern der Fokus ist schon klar auf so einer Richtung Osten gerichtete West-Ost-Achse. Und das wird dann halt eben auch nochmal dadurch unterstützt, dass halt eben gerade im Osten Europas NATO-Manöver stattfinden und auch diese Truppen, diese jeweils ein Bataillon von jeweils 1000 Soldaten dort stationiert sind. Und das dient natürlich alles dem Ziel, praktisch eine Infrastruktur zu schaffen, um auf einen Kampf gegen Russland vorbereitet zu sein. Denn ansonsten wäre es ja gar nicht nötig, innerhalb von Europa zu gucken, wie schnell wir jetzt nun Truppen verlegen können, weil dass innerhalb Europas ein Krieg ausbricht, ist ja wohl für die meisten Leute auch ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt also, man muss dann gucken, was ist am Rande von Europa, dass daran ein Interesse bestehen kann, Truppen und militärisches Gerät schnell verlegen zu können. Diese militärische Mobilität in der EU angestrebt wird oder in ganz Europa, wie wird die sich weiterentwickeln? Was erwartest du da? Wahrscheinlich im Sommer wird dann der Zustandsbericht der Infrastruktur erscheinen. Das heißt also, die Infrastruktur wurde ja 2019 getestet und da wurde geguckt, ob es irgendwelche Lücken gibt, wie gesagt, Traglast von Brücken oder Höhe von Tunneln. Genau da wird es dann interessant sein, was dort erscheinen wird und auch nochmal welche Länder, weil dann kann man zum Beispiel auch nochmal gucken, es ist sehr wahrscheinlich, dass es wie gesagt wieder so eine Richtung Osten Tendenz hat, das heißt also alle wichtigen Tunnel und Brücken, die Richtung Osten führen auf irgendwelche Hauptstraßen, da ist dann wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass dort Bedarf angemeldet wird, dass die irgendwie nochmal ausgebaut, stabilisiert werden. Und dann ist natürlich auch nochmal spannend, was jetzt die Haushaltsverhandlungen der Europäischen Kommission ergeben, um dann halt eben genau zu gucken, wie viel wird jetzt tatsächlich für die militärische Mobilität ausgegeben. Also der ist jetzt auch noch nicht beschlossen, derzeit dieser mehrjährige Finanzrahmen, aber es wird wahrscheinlich jetzt auch im Laufe des Sommers geschehen, dass der verabschiedet wird. Das war der antimilitaristische Podcast Beginn 2020. Themen waren Gegen das Moors, Defender 2020 und die militärische Mobilität.